Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Psalm Nummer 62, Vers 2 bis 3. Auf Gott allein vertraue ich fest, denn von ihm kommt meine Rettung. Er allein ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, in der mir nichts geschehen kann. Gott segne dieses Wort. Warten in Stille. In diesem Bibelvers hier aus dem Alten Testament, im Psalm 62, lernen wir mehr, wie David Gott vertraut und was es bedeutet, in Stille zu warten. Und warten in Stille, das ist so etwas, wenn wir zu Jesus Christus kommen und als reuiger Sünder in eine persönliche Beziehung mit Jesus eingehen, dann ist es auch wieder eine Herzensangelegenheit, dass wir, wenn wir beten zum Beispiel, dass wir das auch in Stille tun. Also wir sehen hier, also aus dem Psalm, dass wir Gott fest vertrauen können und er ist unsere Rettung. Ja? Wo es zwar heißt, dass wir, in der mir nichts geschehen kann, das ist richtig. Aber was wir auch besonders verstehen wollen, ist, dass wir zuhören wollen. Also dass wir warten müssen in Stille. Und wenn wir beten, dann macht es Sinn, nicht nur zu beten und dann irgendwie sagen, ja, lieber Gott, ich möchte dieses und jenes und bitte hilf mir mit diesem und jenem. Und dann gehen wir weg, ja. Hören nicht zu, sind dann still, nachdem wir ein Gebet gesprochen haben. Und das ist hier die Einladung, dass wir, weil wir Gott auch fest vertrauen können, denn er ist unsere Rettung, ja, Jesus Christus ist unser Erlöser, verstehen wir, dass wir eben auch still sein wollen. Und warum wollen wir das tun? Denn wenn wir still auf ihn warten, dann erkennen wir nicht nur an, dass er souverän ist und dass er in unserer persönlichen Beziehung mit uns wächst, ja, dass wir in und durch Jesus Christus wachsen in unseren Herzen, aber eben auch, dass er uns zu allen Zeiten ins Herz spricht, ob wir nun zuhören oder nicht. Er tut das, wir als Christen, als wir, die wir Jesus Christus folgen. Und darauf kommt es an. Also, natürlich, wenn wir beten tagtäglich und im Gotteswort sind in der Bibel, ist das klar, dass wir keine Musik haben und Video und Musik und Ablenkungen hinten und rechts, wenn wir versuchen zu beten. Das ist klar, das funktioniert nicht. Ja? Also, seht zu, dass ihr einen ruhigen Platz habt, wo ihr ruhig beten könnt und Lärm und Ablenkungen vermeiden könnt, soweit es geht. Manchmal vielleicht geht das nur in der Toilette oder wo ihr auch seid. Wo auch immer, ja, wo es ruhig ist, dass ihr dann beten könnt und dann eben auch still sein könnt und zuhören könnt, wie und was euch Gott ins Herz spricht. Und das braucht ein bisschen Zeit. Das wird wahrscheinlich nicht über Nacht kommen, aber je mehr und mehr ihr auch still seid, umso mehr könnt ihr dann hören, wie Jesus Christus in eurem Herzen spricht. Und in eurer Beziehung und wir alle als Christen in unserer persönlichen Beziehung mit Christus warten. Und still sein ist etwas, da habe ich noch was für euch. Geht mal selber rein, geht mal nochmal ins Alte Testament. Also dieser Psalm ist natürlich super, Psalm 62. Aber geht mal rein in die ersten Könige. Also im Alten Testament, erste Könige. Das ist dann Kapitel 18 und 19. Und schaut mal, wie Elia, was da in Elias Leben passiert. Im Kapitel 18, da hat er er führt der Gottes Auftrag aus, Gottes Urteil auf dem Berg Karmel, aber in Kapitel 19 sehen wir, wie Kummer und Sorgen und Angst ihn überwältigen. Und lest das mal selber durch im Kapitel im Kapitel 19, vor allem in Vers 12 und 13, ja, erste Könige, Kapitel 19, Vers 12 bis 13, wie da Gott, wo es sich lohnt, still zu sein, wie Elia aktiv sich Gott unterordnet und versucht, Gottes Stimme in sein Herz sprechen zu lassen. Und das ist schon wirklich erstaunlich. Also geht mal rein und schaut mal, worauf es da ankommt. Und es ist wirklich also so ermutigend. Und Gott tut das auch. Er spricht uns auch in unsere Herzen. Genauso wie auch Elia da im Alten Testament ins Herz spricht. Also warten in Stille ist etwas, was wir nicht nur tun wollen, aber tun müssen, wenn wir denn von Gott hören wollen. Und das wollen wir ja sicherlich. Und Jesus Christus spricht uns dann ins Herz. Also warten in Stille, darauf kommt es an. Und das ist dann mein Gebet für euch und für uns alle heute. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass wie wichtig es ist, in Stille zu warten, dass du uns leitest in und durch dein Wort. Und auch im Gebet, dass wir uns bewusst werden, wie wichtig es ist, während wir beten und wenn wir unser Gebet gesprochen haben, dass wir einfach still bleiben, unsere Augen schließen, still sind und dir zuhören, wie du in unsere Herzen sprichst. Und du hast ja für uns alle, für jeden Menschen einen ganz bestimmten Plan, einen persönlichen Plan und Zeitrahmen. Und so macht es Sinn, dass wir still sind und du uns dann ins Herz sprechen kannst, was du zu sagen hast. Dass wir im Gebet nicht nur wir die sind, die sprechen die ganze Zeit, aber dass wir still sind und auf deine Stimme hören, wie wir auch hier in den ersten Könige im Kapitel 18 und vor allem Kapitel 19 dann lesen im Alten Testament, wie du, wo deine Stimme denn ist und worauf es ankommt, eben still zu sein, damit wir deine Stimme hören können. Wir danken dir, Herr Jesus, für all dieses, für das, was du uns hier offenbart gezeigt hast und oft zeigst in der Bibel und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.